Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 602 an Schiller. Ich gratuliere zum Anfang der Ausarbeitung des neuen Stücks, sowohl es getan ist, seinen Plan im Ganzen gehörig zu überlegen, so hat doch die Ausführung, wenn sie mit der Erfindung gleichzeitig ist, so große Vorteile, die nicht zu versäumen sind. Körner hat sich die Sache freilich sehr leicht gemacht. Er hat statt einer Relation einen Aktenextrakt geschickt. Vielleicht denken Sie ein wenig darüber, und nach der vierten Vorstellung des Wallensteins lässt man den Aufsatz abgehen. Es ist an dem, dass der König und die Königin den Wallenstein in Berlin nicht gesehen haben und wirklich, wie es scheint, um dem Herzog ein Kompliment zu machen, der sie wegen der Wahl der Stücke befragte und wegen dieses Trauerspiels ihre Zustimmung erhielt. Was mich betrifft, so habe ich mich bloß durch gänzliche Resignation vom Unmut erretten können, da an eine zusammenhängende Arbeit nicht zu denken ist. Indessen, da es manches zu tun gibt, so vergeht die Zeit und ich sehe doch auf den Juli wieder besseren Stunden entgegen. Die Schwestern von Lesbos werden indessen leidlich gefördert. Es freut mich sehr, dass die erste Konferenz sich mit Zufriedenheit beider Teile geendigt hat. Es war nicht allein vorteilhaft für diesen Fall, sondern auch für die nächsten Fälle. Frau von La Roche ist noch nicht angekommen, verschiebt auch, so viel man vernimmt, ihre Reise. Vielleicht verzieht sich das Gewitter, ohne dass wir nötig haben, zu den lobedaischen Ableitern unsere Zuflucht zu nehmen. Mit welcher unglaublichen Verblendung der alte Wieland in den allzu frühen metakritischen Triumph einstimmt, werden Sie aus dem neuesten Stück des Merkurs mit Verwunderung und nicht ohne Unwillen ersehen. Die Christen behaupteten doch, in der Nacht, da Christus geboren worden, seien alle Orakel auf einmal verstummt, und so versichern nun auch die Apostel und Jünger des neuen philosophischen Evangelii, dass in der Geburtsstunde der Metakritik der Alte zu Königsberg auf seinem Dreifuß nicht allein paralysiert worden, sondern sogar wie Dagon herunter und auf die Nase gefallen sei. Kein einziges der ihm zu Ehren errichteten Götzenbilder stehe mehr auf seinen Füßen, und es fehlt nicht viel, dass man nicht für nötig und natürlich finde, sämtliche Kanzgenossen gleich jenen widerspenstigen Baalspfaffen zu schlachten. Für die Sache selbst ist es mir kein gutes Anzeichen, dass man glaubt, solcher heftigen und doch keineswegs auslangenden Empfehlungen zu bedürfen. Der Humboldtische Brief kommt auch hier wieder zurück. Mögen Sie dem Gesuch des Herrn von Fritsch, das er in beiliegendem Blättchen anbringt, wohl deferieren? Hier schicke ich den gedruckten Katalogus. Ihre Bücher sind zwischen den zwei roten Strichen eingeschlossen. Das Paket an Hufeland bitte besorgen zu lassen. Heute Abend wünschte ich, dass Sie die Aufführung der theatralischen Abenteuer sehen könnten. Sie wird gewiss vorzüglich gut werden, weil sie als Hauptprobe dienen soll, um die Aufführung vor dem König vorzubereiten. Ich habe gestern und vorgestern die Vorproben mit Vergnügen besucht und auch dabei wieder die Bemerkung gemacht, gedacht, wie sehr man mit einer Kunst in Verhältnis Übung und Gewohnheit bleiben muß, wenn man ihre Produktionen einigermaßen genießen und etwa gar beurteilen will. Ich habe schon öfters bemerkt, dass ich nach einer langen Pause mich erst wieder an Musik und bildende Kunst gewöhnen muß, um ihnen im Augenblick was abgewinnen zu können. Leben sie recht wohl und bereiten mir durch ihren Fleiß einen schönen Empfang. Weimar, den 5. Juni 1799. G.